Mitz hat die Einzelheiten. Das Unternehmen habe erklärt, die vereinbarten Impfdosen für das zweite Quartal zu liefern, sagte ein Kommissionssprecher, wollte zur genauen Zahl der Dosen aber nicht Stellung nehmen. Mit Blick auf die Meldungen über Lieferengpässe erklärte der Sprecher, man sei mit AstraZeneca im Gespräch, so wie mit den anderen Impfstoffherstellern auch. Die Einhaltung der Liefermengen sei für die Kommission von herausragender Bedeutung. Am Abend hatten Nachrichtenagenturen gemeldet, AstraZeneca könne im zweiten Quartal nur knapp die Hälfte der vereinbarten Impfstoffdosen liefern. Es ist der weltweit erste Strafprozess um Mord und Folter durch den syrischen Staat. Heute ist vor dem Oberlandesgericht Koblenz ein Urteil gefallen. Die Richter sprachen einen Mitangeklagten wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Der Mann bekam 4,5 Jahre Haft. Er hatte als Agent des syrischen Geheimdienstes mindestens 30 Demonstranten in ein Foltergefängnis gebracht. Das Verfahren gegen den Hauptangeklagten geht wahrscheinlich bis Herbst weiter. Viele Einzelhändler sind wegen des Lockdowns auf ihrer Ware sitzen geblieben, die Lager sind voll und um Platz zu schaffen für neue Bekleidung wird vieles vernichtet. Nicht nur die Grünen üben an dieser Praxis Kritik, auch Wohlfahrtsverbände fordern Spenden statt Vernichten. Andreas Reuter berichtet. Jetzt Millionen von Schuhen oder Bekleidungsstücken einfach zu vernichten, das mute schon dekadent an, sagt Ulrich Schneider, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er sprach von Wegwerfgesellschaft auf völlig neuem Niveau. Gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland, HDE, und der Bundestagsfraktion der Grünen fordert der Wohlfahrtsverband, unverkäufliche Ware an Bedürftige zu spenden. Dabei allerdings müssten die Einzelhändler sogar noch draufzahlen, kritisiert der HDE. Denn für Ware, die sie spendeten, müssten sie gleichwohl Umsatzsteuer bezahlen. Experten gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 in Bayern die Durchschnittstemperatur um bis zu 4,8 Grad ansteigt. Das zeigt der neue Klimareport, den Umweltminister Glauber heute vorgestellt hat. Der Bericht korrigiert damit die bisherigen Prognosen nochmals um 0,3 Grad nach oben. Allerdings gehen die Experten bei ihren Berechnungen davon aus, dass keine Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen werden. Glauber sieht in dem Bericht eine Bestätigung für das Ziel, Bayern bis spätestens 2050 klimaneutral aufzustellen. Bayern 3, das Wetter. Mit Ines Maria Weiß. Mehr Sonne geht nicht, aber wärmer geht's noch. Aus aktuellen 9 Grad in Neuburg an der Donau, Regensburg und Bad Kissingen und bis zu 16 Grad in München macht der Nachmittag noch 13 bis 20 Grad. Und die Sonne bleibt weiter an euch dran. Morgen auch. Und die 20 Grad, die kommen morgen auch nochmal mit. Und der Bayern 3 Wettertrend. Am Freitag ziehen Wolken von Nord nach Süd mit einem kleinen Regenrisiko im nördlichen Franken. Und das Wochenende wird wieder trocken und sonnig, aber etwas kühler mit 5 bis 12 Grad am Samstag. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. Hey Autofahrer, auf die A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld abschnittsweise stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Dann die A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Langenau ein Unfall. A92 München in Richtung Deggendorf zwischen Moosburg Nord und Landshut West Unfall auf der rechten Spur. Die A93 Regensburg Richtung Holledau zwischen Siegenburg und Elsendorf Unfall. Und die A99 Westumfahrung noch München Richtung Nürnberg zwischen Dreieck-Allach und Ludwigsfeld ein Unfall auf der mittleren Spur. Hier staut sich deshalb auch auf der Eschenrieder Spange. Gute Fahrt euch! Das Wir zusammen Radio. Und hier ist Sascha Selemann. Hallo. Mit Hits für euren Nachmittag. Jetzt haben wir gerade so lange über Frühlingsblumen gesprochen, aber eigentlich wollte ich über Eichhörnchen reden. Kann ich jetzt noch über Eichhörnchen reden? Leute, es ist mir gestern aufgefallen, es gibt keine Möglichkeit, jetzt im Frühling einem Eichhörnchen beim Klettern zuzuschauen und dabei nicht zu grinsen. Keine, nicht mal wenn Pandemie ist. Sucht euch ein Eichhörnchen. Schaut ihm zu bei der Arbeit, dann ist jeder Tag gerettet. Bayerns Hitradio Nummer 1. Fresh für euch mit allen Hits von heute. Even have Shake it off. keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you give me your love, you give me your love. My heart is beating just a little faster tonight. When we talk, the feeling stays a little bit longer inside. I keep on running so close to the edge. You tell me you love me so I don't forget. Got my eyes open, wide open, I'm hoping that you're keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you give me your love, you give me your love. All through the night, I feel that you're on my mind, you're in my head. Keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You say, I keep you in my mind just to get through the day. Don't fade, cause tomorrow I'm gonna be with you. I can't wait. I keep on running so close to the edge. You tell me you love me so I don't forget. Got my eyes open, wide open, I'm hoping that you're keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love. Everything I need is you by my side. Everything I want is a little more time. You're keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. Keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you give me your love, you give me your love. All through the night, I feel that you're on my mind, you're in my head. Keeping me up, keep me up, keep me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You give me your love, na na yeah. You give me your love. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht es, braucht man mal was richtig, richtig gut gelaunt ist. Also ich meine, Michael Schulte mit Keep Me Up ist ja schon ein sehr gut gelaunter Song, aber wir brauchen sowas Richtiges, so, wo man Samba tanzend ums Coronavirus rumtwerkt. Also, dass alle sehen, wie gut die Hüften shaken, jetzt wo alle so ein bisschen zugelegt haben, ich übrigens auch, die berühmten Lockdown-Rollen, die sind nicht so schön im Sitzen auf der Couch. Aber beim Tanzen sieht die keiner. Und wenn man sie sieht, findet man es auch schön. So, warum mache ich so eine Stimmung? Ganz einfach, die Purple Disco Machine, die hat einen neuen Hit gemacht. Der hat diesen Get Lucky Effekt. Wisst ihr noch damals bei Daft Punk? It's all about the get lucky. Genau, mit Pharrell Williams. Das war ein Sommer lang der Song, das war eine Hymne. Da wollte jeder entweder grinsen, abshaken oder einfach was dazu tun. Denn dieser Song hat uns einen Sommer lang begleitet. Und ich glaube, wir haben hier Get Lucky 2.0, sag ich mal. Hier ist es, die Purple Disco Machine. Moschino und The Knox. Mit Fireworks, alle Hits von heute. Und jetzt shake mal ein bisschen. I got the remedy. feel alright. Über die Hits, die euch in den ultrakrassen 2000ern total geflasht haben. Und es heute noch tun. Der hier war ganz vorne mit dabei. Be strong now. Too many, too many problems. times, don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time, I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time, I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man. Von hier oben. Mama, komm jetzt bitte vom Stockbett runter. Oh. Und wie urlaubsreif bist du? Bayern 3. Alles außergewöhnlich. Wir schenken euch zusammen mit den ADAC-Reisebüros einen unvergesslichen Urlaub in einem außergewöhnlichen Hotel. Zum Beispiel im Iglu oder auf einer Alm in den Bergen. Natürlich erst, wenn es wieder geht und euch reinpasst. Jetzt auf bayern3.de reinklicken, Urlaubsziel aussuchen und gewinnen. Jeden Morgen ab 7. Alles außergewöhnlich. Nur in Bayern 3. Du verdienst keine Freunde. Wie kann man nur so hässlich sein? Ich reiß dir deinen Kopf ab. Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Doch jeder dritte Jugendliche ist schon Opfer von Hate Speech geworden. So wie Malte. Da hat sich dann so ein richtiger Hate mir gegenüber breit gemacht. Und oftmals fühlt man sich dann wirklich auch, als verdient man Liebe nicht. Was wahnsinnig traurig ist und überhaupt nicht stimmt. Aber man fühlt sich so, also ich habe mich so gefühlt. Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass. Seid alle dabei unter telekom.com/gegen-Hass-im-Netz. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht doch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, eBay. Alexandra, was sagt mein Horoskop? Keine Ahnung, aber ich wünsche dir, dass deine Sterne genauso günstig stehen wie die Edeka-Angebote der Woche. Eisbergsalat, das Stück für 59 Cent. Oder Iglo-Schlemmerfilet, die 380-Gramm-Packung für 1,99 Euro. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Immer aktuell informiert. jetzt in Bayern 3, das Wichtigste aus allen bayerischen Regionen. Gleich 13:30, hier ist Bernd-Uwe Gutknecht. Wie viele Covid-19-Todesfälle in Senioren- und Pflegeheimen hätten verhindert werden können, wenn von Beginn der Pandemie an strengere Regeln eingeführt worden wären? Eine konkrete Antwort darauf ist schwierig, aber die Entwicklung der vergangenen Wochen deutet darauf hin, dass unter anderem die Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher sehr wirksam ist. Denn von Anfang Januar bis Anfang Februar sind Infektionen in bayerischen Heimen um 65% gesunken. Christopher Dicke. Fast die Hälfte aller Todesfälle mit Corona in Bayern stammt bislang aus Altenheimen. Doch die Lage entspannt sich. Gelten doch seit Anfang Dezember drastische Besuchsbeschränkungen auf eine Person pro Bewohner und verpflichtende Schnelltests für Gäste und Personal. So ist nun in Bayern die Zahl der akuten Covid-19-Patienten unter den Altenheimbewohnern auf rund 2.400 gesunken. Anfang Januar waren es noch knapp 7.000. Zunehmenden Schutz dürfte auch die Corona-Impfung bieten. Bereits 81% der Heimbewohner in Bayern hätten die Erstimpfung erhalten, sagte Gesundheitsminister Klaus Holecek. Im Wackerwerk in Burghausen im Landkreis Altötting gibt es zum ersten Mal einen massiven Corona-Ausbruch. 21 Mitarbeiter eines einzelnen Produktionsbereichs sind betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Angestellten am Arbeitsplatz angesteckt haben. Ab jetzt werden alle Mitarbeiter in der Produktion täglich getestet, bevor sie ins Werk dürfen. Bei Wacker Chemie in Burghausen arbeiten mehr als 8000 Menschen. Ein 12-jähriger Bub hat sich im oberfränkischen Hof grundlos eine Watschen eingefangen. Er war mit seinem Fahrrad in der Nähe des Bahnhofs unterwegs und hielt an, weil ihm zwei Fußgänger den Weg versperrten. Ein etwa 65-jähriger Mann hat den Buben ohne Grund geohrfeigt. Dabei hat er über die Jugend heutzutage geschimpft. Die Polizei sucht jetzt den rabiaten Senioren. Das geht an den Senioren. Das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. Leider. Bayern 3, das Wetter. Mit Ihnen ist Maria Weiß. Die Sonnentankstelle ist bayernweit offen. Die Tulpen drücken ihre grünen Blätterröllchen aus dem Boden raus bei maximal 13 bis 20 Grad. Und morgen wieder so. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3, Verkehrsupdate. Servus Autofahrer, die A3 Würzburg Richtung Nürnberg in Höhe Schlüsselfeld, ein Unfall auf der rechten Spur. Die A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Langenau, ein Unfall. Dann die A8 München Richtung Salzburg, zwischen Bad Reichenhall und Schwarzbach, Stau bei der Einreise. Ganz frisch, Achtung, ein Dachgepäckträger, der liegt auf der A73 Bamberg Richtung Suhl, zwischen Ebersdorf und Rödental. Achtung, da liegt ein Dachgepäckträger. Dann die A92 München Richtung Deggendorf, zwischen Moosburg Nord und Landshut West, 5 Kilometer Stau, da hat es gekracht, dauert eine halbe Stunde länger. Und die B388 Passau Richtung Linz, zwischen Obernzellen und Untergriesbach, Unfall. Gute Fahrt! Bei Bayern 3. Fresh für euch. Alle Hits von heute. Ganz neu auf der Bayern 3 Playlist. ATB mit Topic und A7S. Your Love, 9 p.m. Tell me, would you feel my blues? 'Cause I can't ever get enough. Und den Hit liebt ihr sowieso. Weiß und Tom Gregory. Never let me down. Never let me down. Give me higher ground, baby, lift me higher now. Bayerns Hitradio Nummer 1. You take control of me, just don't let go of me. I don't wanna lose you. You got my head spinning, quit all the bad thinking. Want you to last with me, I don't wanna lose you. Hold on me, take control of me, don't let go of me. Oh, never let me down. Down, down, da da da da down, down, da da da da. Control of me, don't let go of me. Cause I'm happy. Williams und Happy. Hier ist Bayern 3, hier gibt es alle Hits von heute. Und ich weiß nicht, ob ihr schon die Prollfotos von Justin Biebers noch im Auto gesehen habt, auf seinem Insta-Kanal seit heute. Also nochmal von vorne, Justin Bieber hat sich einen neuen Rolls Royce gekauft, der eigentlich voll schön aussieht. Aber er hat ihn zu einer fahrenden, sehr modernen, mobilen Toilette umbauen lassen. Also so sieht es zumindest aus. Kennt ihr diese supermodernen silbernen Toiletten in den Innenstädten, wo man Geld reinschmeißen muss und dann kommen die aus dem Boden rausgefahren, damit die Türe aufgeht? Genau. Wisst ihr was? Googelt einfach mal nach Justin Bieber und Rolls Royce, dann wisst ihr, was ich meine. Fahrendes WC hin oder her, es gibt einen neuen Hit. Von Justin Bieber, die ultimative Liebeserklärung an seine Hayley, die er ab jetzt auch mitfahren darf bei der Toilette. Hier ist Anyone. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. If you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one I'll ever love. Yeah, you, if it's not you, it's not anyone. Looking back on my life, you're the only good I've ever done. Yeah, you, if it's not you, it's not anyone. Anyone, not anyone. Forever's not enough time to love you the way that I want. Cause every morning I find you, I fear the day that I don't. You say viele Hits für euren Nachmittag. Und du mittendrin. Bayern 3. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never Seit Stunden kein Mucks aus dem Kinderzimmer. Ach du Sch... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du angestellt? Hä, was denn? Nix. Spiel schön weiter. Der Bayern 3 Vielspiel Februar. Klickt jetzt rein auf bayern3.de. Und mit ein bisschen Glück gibt's von uns ein fantastisches Lego-Vielspielpaket. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für deine Freunde aus dem Kindergarten oder der Schule. Super! Kreativ durch den Lockdown. Mit Lego und Bayern 3. Du gehst nicht spazieren, du gehst im Gang 13. Denn du hast die Hornbach-Möglichkeiten. Als Profikunde kannst du mit deinem Gewerbeschein bei uns im Markt einkaufen. Unser Profiteam steht dir vor Ort und telefonisch zur Seite. Aktuelle Infos zu allen Möglichkeiten findest du auf hornbach.de. Das eigene Zuhause mit 30. Wie ich das gemacht habe? Meine neuen Nachbarn denken, ich habe einen Schatz gefunden. Meine Freunde denken, ich habe Geld gewonnen. Und ich denke mir, haben die noch nie mit der Sparkasse gesprochen? Das eigene Zuhause. Leichter als gedacht. Finden und finanzieren Sie mit der Sparkasse Ihre Traumimmobilie. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bayern 3. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. You and me every time. Everyone before you was a waste of time. Hey, you got me. Center of attention. You know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling? My heart. Bayern 3. knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, so a thousand million hours, now I found you. Remember, I'll be the one you won't forget. You Better Dance, Pitbull und Kesha. Timber. So, jetzt aber gute Laune hier. Hier gibt es alle Hits von heute. Gleich die neue von Pink. My Love mit Aerotechnology. Das hier ist Sia. Together. Together. Together durch den Nachmittag gleich nach dem Top-Team des Tages. Hier bei uns in Bayern 3. Immer aktuell informiert. Bayern 3, die Nachrichten. Um 14 Uhr mit Friederike Breyer. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag die Corona-Strategie der Regierung verteidigt. Spahn rief die Länder auf, beim Impfen mehr Tempo zu machen. Nach anfänglichen Lieferproblemen gäbe es jetzt genügend Impfstoff. Viel Hoffnung setzt Spahn auf neue Testverfahren. Beide Tests, Schnelltests wie Selbsttests, können uns helfen, sicherer mit dem Virus zu leben. Sie helfen uns Schritt für Schritt auch ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben und dabei auch vor allem Sicherheit zu haben. Corona gibt nicht einfach auf, das Virus gibt nicht einfach auf, aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, damit umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen, und Testen leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Nach einem Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg bei Augsburg erhebt das Landesamt für Gesundheit schwere Vorwürfe gegen die Klinik und das zuständige örtliche Gesundheitsamt. Dem BR liegt dazu exklusiv ein interner Zwischenbericht vor. Daraus geht hervor, dass Fälle, in denen sich Patienten oder Mitarbeiter im Krankenhaus infiziert hatten, nicht gesetzeskonform untersucht bzw. weitergemeldet wurden. Bei dem Ausbruch im November waren mindestens 7 Menschen gestorben. Die Wälder in Deutschland sind massiv geschädigt, so steht es in dem Bericht, den Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. Die Ergebnisse seien besorgniserregend, sagte die CDU-Politikerin. Eva Ellermann berichtet. Trockenheit, Stürme und der Borkenkäfer hätten dem Wald in den vergangenen 3 Dürrejahren besonders zugesetzt. Noch nie seien so viele Bäume abgestorben wie im Jahr 2020. Rund 80% der Fichten, Kiefern und Eichen sind laut aktuellem Waldzustandsbericht geschädigt. Aber auch die Buche macht den Forstexperten Sorgen. Vor allem Bäume, die über 60 Jahre alt sind, sind krank. Bundesweit müssen rund 277.000 Hektar wieder aufgeforstet werden. Das ist eine Fläche größer als das Saarland. Die Bundeswehr bleibt bis Ende Januar kommenden Jahres in Afghanistan stationiert. Das Kabinett hat grünes Licht für die Verlängerung des Einsatzes gegeben. Der Bundestag muss noch zustimmen. Isabel Reifenrath mit Einzelheiten. Momentan sind in Afghanistan noch etwa 1.100 deutsche Soldaten stationiert. Ihre Zahl soll weiterhin auf 1.300 begrenzt bleiben. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte aber, es könne sein, dass ein anderer Einsatz als bisher erforderlich werde. Die radikal-islamischen Taliban üben seit Wochen Anschläge aus. Sie wollen, dass die USA und ihre Verbündeten abziehen. Die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung kommen aber nicht weiter. Ursprünglich war geplant, dass der NATO-Einsatz in Afghanistan am 31. April endet. Im Hamburger Hafen haben Zollfahnder 16 Tonnen Kokain gefunden. Es handelt sich um die größte Menge, die jemals in Europa sichergestellt worden ist. Die Fahnder bezifferten den Gesamtwert des Rauschgifts im Straßenverkauf auf mehrere Milliarden Euro. Das Kokain war in 5 Containern aus Paraguay versteckt, unter Blechdosen, die mit Spachtelmasse befüllt waren. Inzwischen ist auch ein Verdächtiger gefasst. Es handelt sich um einen 28-jährigen Niederländer. Bayern 3. Das Wetter mit Ines Maria Weiß. Heute nur Sonne und bisschen Sahara-Staub, gemütliche bei 13 bis 20 Grad. Morgen noch örtlich Frühnebel, nur Sonne und ein bisschen Sahara-Staub, gemütliche bei 13 bis 20 Grad. Und der Bayern-3-Wettertrend, so ein bisschen kühler wird es erstmal schon vorübergehen. Ziehen so ein paar mehr Wolken durch am Freitag mit ein paar Schaueroptionen im nördlichen Franken. Und das Wochenende zwischen Sonne-Wolken-Mix und Maxi-Sonne und 5 bis 12 Grad. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. Servus Autofahrer, die A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld ist wegen Bergungsarbeiten nur eine Spur frei. Dann die A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Waidhaus und Pleistein Stau. A7 Füssen Richtung Ulm zwischen dem Grenztunnel Füssen und Füssen Stau. Dann die A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Reichenhall und Schwarzbach Stau. Die A92 München Richtung Deggendorf zwischen Moosburg Nord und Landshut West 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. Hier dauert es eine halbe Stunde länger. Und die B15N Saalhaupt Richtung Neufahrn in Niederbayern, noch zwischen Schierling Süd und Neufahrn. Ein Unfall. Gute Fahrt! Das Wir-Zusammen-Radio. Und hier ist Sascha Selemann. Mit Hits für euren Nachmittag. Stellt euch vor, es ist Sommer. Ihr seid barfuß. Die Sonne scheint. Ihr kommt gerade aus dem Freibad. Alles riecht nach Sonnenmilch. Die Sonne geht langsam unter, Papa schmeißt den Grill an und morgen geht's ab in den Urlaub. Mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt allein. Bayerns Hitradio Nummer 1. Fresh für euch mit allen Hits von heute. We can dig it high. She take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Sit down on top of me, ayo. I'm tired of using technology. plain to see just how we'd be on me. Backstroking, sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get. Mit Bayerns Hitradio Nummer 1. Ganz neu. Pink und Willow Sage Heart. Cover me in sunshine. Cover me in sunshine. Shower me with good times. Die Hits von heute. Immer zuerst in Bayern 3. I've been dreaming. Friendly faces. I've got so much time. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning. And everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living on high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Mega sweet, oder? Pink und ihre Tochter Willow Sage Heart mit Cover Me in Sunshine. In Bayern 3. Alle Hits von heute. Gleich geht's weiter mit Shawn Mendes. Und Jogi Löw hat gerade ganz andere Probleme als wir. Es gibt eine Menge Leute, die ihm seinen Job als Bundestrainer nicht mehr gönnen. Und er bereitet sich schon so gedanklich auf diese Fußball-EM vor in diesem Jahr, die im Juni losgehen soll. Sofern es denn passiert, wegen Corona und so weiter. Und bei uns hat er gerade eine echte Liebesbeichte abgegeben, der Jogi. Okay, wir haben seine Worte in die richtige Reihenfolge gebracht dafür. Gilt die? Yogis Lügenpressekonferenz. Wer mich kennt, der weiß sicherlich, Angela Merkel und ich, wir haben schon auch ein sehr langes, intensives Verhältnis. Und die Kanzlerin hatte mir persönlich das angeboten. Und ich habe gesagt, Angela, gib mir einen Tag Zeit und dann bin ich natürlich für alles offen. Ja. Das ist natürlich alles Blödsinn, weil für mich gab es natürlich immer nur die Klinsi. Dankeschön. Der Bundestrainer neu gemixt. Exklusiv. In Bayern 3. About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. Ambitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back.